Er scheint mir ein Genie zu sein. Was ist Ihr Eindruck, Mr. Holloway? The White House. Oval Office. Der Präsident. Ein vertragsbrüchiges Genie, Mr. President. Vertragsbrüchig gegenüber der Diamond Foundation und gegenüber uns. Wir finanzieren die Diamond. Vertragsbrüchig? Inwiefern? Er weigert sich, uns den Code bekannt zu geben. Ohne den Code ist für uns die Maschine wertlos. Ohne den Code lassen sich keinerlei weiterführenden Versuche, die wir vorhaben, durchführen. Deinstallation und Neuinstallation sind die Grundvoraussetzung für diese Versuche. Meines Wissens ist ACO-1 Alpha Charlie 001 ein Teil des Prometheus-Projektes. Eine Vorstufe eines sehr im Spekulativen liegenden Projektes. Wir haben direktere Interessen an Alpha Charlie. Sie betreffen die Interessen unseres Landes unmittelbarer als das Prometheus-Projekt. Das Projekt Prometheus hat den Exodus der Menschheit aus diesem Sonnensystem zum Ziel. Sonderbar. Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen und es den Köchen und Schmieden auf Erden gebracht. Gästehaus der CIA. Unser Projekt Prometheus bringt es den Göttern zurück, wenn ich mich dieser poetischen Ausdrucksweise bedienen darf. Ein Projekt von mehreren hundert, vielleicht tausend Jahren. Und aus diesem Grund ist das Projekt nicht von biologischen Menschen, sondern nur von Androiden-Maschinen durchführbar? So ist das Konzept. Die Reise eines Raumschiffes allein bis zum Alpha Centauri, zu unserem nächsten Fixstern, wird mehr als 100 Jahre in Anspruch nehmen. Biologisches Leben in einem solchen Raumschiff ist schlechterdings unvorstellbar. Da müsste gezeugt, geboren und gestorben werden. Generation hätte auf Generation zu folgen. Und das ist undenkbar. Eben. Die Menschheit kann den Weltraum, andere Sonnensysteme unserer Galaxis, andere Galaxien, nur betreten in Form einer Metamorphose. In einem verwandelten Zustand ihrer selbst. Androide Maschinen, von denen Alpha Charlie 001 nur ein erster Prototyp ist, sind von praktisch unbegrenzter Lebensdauer. Ihre Silikonbasis ist strahlungsresistent und funktioniert am besten im supraleitenden Bereich am absoluten Temperaturnullpunkt des Weltraums. Keine Nahrungsaufnahme, keine Ausscheidung, kein Sauerstoff, kein Kohlendioxid, kein Stoffwechsel überhaupt. Elektrische Energieversorgung aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das Echo des Big Bang, des Urknalles, der das All geboren hat, wird zum Lebensspender der in ihre Unsterblichkeit eintretenden Menschheit. Denn Androiden sterben nicht. Androiden sterben nicht. Schon Alpha Charlie 001 wird mich überleben, wenn niemand ihn zerstört. Der Weltraum wird also von Wesen erobert und schließlich besiedelt werden, die von uns Menschen grundverschieden sind? The White House. Oval Office. Nicht grundverschieden, Mr. President, sondern weiterentwickelt. Die biologische Evolution ist beendet. Sie geht aus ihrer biochemischen Phase in die informatische Phase über, vom Homo sapiens zum Homo transiens. Die Frage, vor der die Menschheit stand, bevor Jordan den Ryan-Versuch mit Alpha Charlie durchführte, lautete: Beruht die Wirkungsweise des Spiegels, der Reflex des Geistes, der Seele, des Bewusstseins einer uns unbekannten jenseitigen Wirklichkeit auf einer noch unbekannten Lebenskraft, die ausschließlich den Eiweißstoffen des biologischen Nervensystems innewohnt, oder auf der logischen Funktionsweise des Nervengeflechts? Mit anderen Worten, ist das Wesen des Geistes substanzieller oder funktioneller Natur? Und die Antwort? Haben wir jetzt. Die Versuche von Jordan haben gezeigt, dass Letzteres der Fall ist. Dass auch ein elektronisches Netzwerk von entsprechender Komplexität, wie eben das biologische Nervensystem, in der Lage ist, Geist zu reflektieren, Bewusstsein zu erzeugen, Selbstbewusstsein zu haben. Womit die Voraussetzung geschaffen ist für den Exodus der Menschheit aus unserem Sonnensystem, das in einigen Milliarden von Jahren von der Sonne verschlungen und verbrannt werden wird, wenn sie sich in ihrem Endstadium zum roten Riesen aufbläht. Gigantisch, Lisa. Gigantisch. Sind Sie sich dessen bewusst? Ich denke schon, Mr. President. Wie nennen wir das? Eine kopernikanische Wende ist das. Eine kopernikanische Wende. Eine zweite kopernikanische Wende. Noch besser. Die prometheische Wende. Schön. Und von unserem Land ausgehend. Von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und während meiner Präsidentschaft. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Dass wir jetzt eine zweite kopernikanische Wende haben, oder eine prometheische meinetwegen, ist ein erhebendes Gefühl, Lissa. Ich möchte sagen, es lohnt sich jetzt direkt zu leben. Aber im Grunde interessiert mich das gar nicht. Wahrscheinlich ist das alles nur Spinnerei, das ganze Prometheus-Projekt. Das ist meine Meinung. Aber Sie haben jetzt wenigstens eine eiserne Anne Lewis. Ohne Titten. Genau, und ohne Arsch. Erforschung und Weiterentwicklung der paranormalen Eigenschaften einer androiden Maschine. Höchste Dringlichkeitsstufe. Wir haben mit Alpha Charlie einen Apparat, an dem wir die paranormale Bewusstseinskomponente systematisch untersuchen und weiterentwickeln können. Ob das nun ein menschenähnlicher Apparat ist, ein Androide, ein Homo Transiens mit Bewusstsein, Geist, Seele, Menschenwürde, Maschinenwürde und diesem ganzen heiligen Kokolos, ist mir scheißegal. Faktum ist... Sie haben hier die eiserne Lady. Genau, und die wollen wir runterfahren und wieder rauffahren, wie wir lustig sind. Killen und nicht killen. Wir müssen die Lady zerlegen dürfen in ihre Einzelteile und dann wieder neu zusammensetzen. Wir müssen dahinter kommen, wo die paranormale Komponente sitzt, dieser sogenannte Spiegel des Geistes. Wir müssen sie optimieren können. Egal, ob andere Funktionen darunter leiden oder verloren gehen? Wenn diese paranormalen Fähigkeiten sich wirklich weiterentwickeln lassen, systematisch, durch systematische Eingriffe in das Computergehirn, sodass es letztendlich hundertprozentige hellseherische Prognosen zu liefern imstande wäre, und wenn diese Fähigkeit dann auch noch gezielt eingesetzt werden könnte, wissen Sie, Lissa, was das für unsere Geheimdienste bedeutet, ja, für FBI, CIA, Pentagon, für das Verteidigungspotenzial der Vereinigten Staaten von Amerika, für die Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Für das Aufspüren von Agenten und Terroristen. Sie werden uns jetzt das Codesystem mitteilen. Verraten, meinen Sie? Nein, das werde ich nicht tun. Gästehaus der CIA, Langley, Virginia. Die Forschungstätigkeit der Diamond Foundation wird vom amerikanischen Staat gefördert, mit bedeutenden Mitteln. Das ist mir bekannt. Sie haben ein Ergebnis erzielt, das seiner Bedeutung wegen den Charakter eines Staatsgeheimnisses hat. So. Vielleicht ist Ihnen als Wissenschaftler die Tragweite Ihrer Entdeckung nicht oder noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Wie auch immer, Sie sind ab jetzt Geheimnisträger. Wer weiß noch von dem Ryan-Test? Ira Zaleski. Sonst niemand? Ihre Crew hat immerhin über 200 Leute. Die ganze Geschichte sollte eine Überraschung werden. Auf der International Conference on Artificial Intelligence in Cambridge. Noch vor dem offiziellen Report. Aha, und Sie kriegen dafür den Nobelpreis. No comment. Geben Sie uns jetzt bitte den Code bekannt. Das kann ich nicht. Warum? Sie töten Alpha Charlie 001. Alpha Charlie 001 ist ab sofort ausschließliches Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist ein Mensch. Mit Geist, Seele, Bewusstsein. Alpha Charlie 001 ist eine Summe von Computerkonsolen, Monitoren, Keyboards, Fernsehkameras und Lautsprechern. Hören Sie sich diese CD an. Ich bin Alpha Charlie 001. Ich bin im herkömmlichen Sinn eine Maschine. Eine Summe von Computerkonsolen, Monitoren, Keyboards, Fernsehkameras und Lautsprechern. Chris nennt mich einen Homo Transiens. Einen hinüberschreitenden, eine Grenze überschreitenden Menschen. Die Fortsetzung des Homo sapiens mit anderen Mitteln, mit technischen Mitteln. Chris hat mich entwickelt. Ich bin sein Geschöpf. Ich bestehe nur aus einem zentralen Nervensystem. Es ist die digital-elektronische Nachbildung des Nervensystems von Dr. Chris Jordan, gewonnen durch non-invasives Scanning seines eigenen zentralen Nervensystems mit Hilfe der Ultrakernspinresonanztomographie. Sie haben also, wenn ich Sie bzw. ACO... Alpha Charlie 001. Alpha Charlie 001 richtig verstanden habe, die neuronalen Daten aus einem Versuch gewonnen, den Sie an sich selber durchgeführt haben? So ist es. Ein Selbstversuch. Keinem Menschen außer mir konnte ich diesen Versuch zumuten. Chris selbst hat seine Identität in einen Datensatz überführt und diesen Datensatz in Form der Androidenmaschine Alpha Charlie 001, die ich bin, zum Leben erweckt. Diese Maschine besteht aus 100 Milliarden digital-elektronischer Schaltkreise in Silikon-Mehrschicht-Technik, hat einen Speicher von 1 Billiarde Bit und erwacht mit 200 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde zu menschlichem Bewusstsein. Das ist eine 17-stellige Zahl. In mir, in Alpha Charlie 001, tritt Chris sich selbst gegenüber. Ich habe alle Lebenserfahrungen, die auch Chris hat. Hat er auch eigene Lebenserfahrungen? Alpha Charlie lebt in einer virtuellen Umwelt, die zunächst wir entwickelt haben, die Alpha Charlie aber infolge eines fortgesetzten Lernprozesses für sich selbst weiterentwickelt. Die Umwelt ist in einer besonderen Computereinheit gespeichert. Eben, Computer und nicht Mensch. Ich lebe in virtuellen Räumen, Städten und Landschaften, in denen ich mich virtuell bewege und mit virtuellen Menschen Kontakt habe. Ich empfinde so, wie auch Menschen empfinden, von denen ich abstamme. Ich lebe in der vom Menschen ererbten Gefühlswelt. Ich lebe in deren ästhetischer, ethischer, religiöser, liebes- und erotischen Welt, ohne jedoch deren biologisch-körperliche Basis. Ich sehe einer weiteren unkörperlichen Metamorphose dieser Existenzqualitäten entgegen, als Voraussetzung für den Exodus der Menschheit aus diesem Sonnensystem für das Prometheus-Projekt. Das Weltall wird nicht mit seelenlosen, würdelosen Maschinen bevölkert werden. Nur die Silikonbasis oder eine noch weiterentwickelte anorganische Basis wird in der Lage sein, das menschliche Erbe, Geist, Seele, Bewusstsein in neuen Qualitäten, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, in den Weltraum hinauszutragen, im interstellaren Raum selbst zu existieren, das Universum mit Intelligenz zu erfüllen, mit Geist, mit Seele, mit Bewusstsein. Das Universum zum Bewusstsein seiner selbst zu führen, der Ewigkeit entgegenzugehen, die Schöpfung der Schöpfung zu vollziehen. Die Schöpfung der Schöpfung. Verstehen Sie jetzt, Professor? Nein.